denn mit dir los? Was machst du denn für ein Gesicht? Ach, ich hab ja so eine Sorge. Ach Mensch, was heißt hier Sorgen? Immer lustig, immer froh. Macht euch keine Sorgen, macht euch nur nicht weich. Denn vielleicht schon morgen erbt ihr uns seid reich. Lasst das Ganze grübeln, es hat keinen Zweck. Wir haben alle Schulden und die rennen uns nicht weg. Tja, heute wollen wir lustig sein, drum singt das schöne Lied. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Doch singt es mit Begeisterung und singt es mit Gemüt. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso. Stimmung, Herrschaft, Stimmung! Herr Meier hat geträumt und sprach im Schlafe etwas laut. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Jetzt weiß nun seine Frau das Telefon von seiner Braut. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso. Na Kinder, wisst ihr, das ist schon das Neueste von Meier? Na passt mal auf, Herr Meier badet immer nackt mit seinem süßen Schatz. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Doch jetzt nach dem Erlass trägt sie einen Zwickel mit Pelzbesatz. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso. Na Kinder, wisst ihr, was ihm neulich passiert ist? Ha! Herr Meier ging jüngst ohne Mantel in ein Restaurant. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Doch als er rauskam, hatte er den schönsten Mantel an. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso. Aber eigentlich hat er ein ganz gutes Herz. Herr Meier liebt die Tiere sehr, das weiß die ganze Stadt. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Er kauft sich nachts einen Affen, bis er früh einen Kater hat. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso. Na, jetzt kommt der letzte Vers, Kinder, passt mal auf. Und jetzt kommt nun der letzte Vers, der Vers vom Alkohol. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Ein paar Cognac schnell, dann ist mir wieder wohl. Oh, dum dum diddeli, dum dum diddeli da. Immer lustig, immer froh, wieder Mops im Paletot. Denn die große Pleite kommt ja sowieso.